Würdest du mir eventuell eine reinhauen? Das ist eine der ersten Szenen von Torpedo. Eine Jugendliche steht in einem Park einem wildfremden Mann gegenüber. Ob du mir eine reinhauen würdest eventuell? Ich muss gleich so ein bisschen vergewaltigt aussehen. Es folgt die Geschichte der 15-jährigen Mia, die nach dem Tod der Mutter zu ihrer Tante zieht, in die Theaterszene Berlins katapultiert wird und dort versucht, ihren eigenen Weg zu finden. In einer Mischung aus Trance und Pragmatismus wandelt Mia durch die Stadt, eine einsame Seele, umgeben von koksenden und egozentrischen, aber sympathischen Erwachsenen. Witzig, temporeich, intelligent und provokant erzählt. Und diese Zeit, die geht an mir vorbei und hinterlässt keine Spuren. Und dieses hässliche, nutzlose, widerliche Ding oder was das hier ist, das nimmt seine Zeit ab und hofft, aber das ist falsch. Cleo, gespielt von Jule Böwe, probt in der Berliner Volksbühne im Bühnenbild eines René-Polle-Stücks einen Text von Falk Richter und gerät mit dem Regisseur Sebastian Baumgarten aneinander. Eine surreale Theatersequenz, die so ganz nebenbei auch die Berliner Theaterlandschaft durch den Kakao zieht. Wie willst du das jetzt ironisieren oder was? Nee, ironisieren nicht. Es geht hier um Brüche, aber darüber reden wir später nochmal. Ja? Okay, aber wie komme ich jetzt darüber? Also ich meine, wird da noch geredet oder klatschen die noch? Und wie komme ich da, also gehe ich in die Stille hinein? Also davor? Gehe ich in die Stille, ja, du, das habe ich alles vorhin erklärt. Da hast du dich bloß nicht konzentriert.